meine strenge Mrs. Mutter, die sagte mir einst. Oh, meine strenge Mrs. Mutter, die sagte mir einst. Sei keine Träne, süßes Baby. Mein gescheiter Mr. Vater hat mir früh schon beigebracht. Oh, mein gescheiter Mr. Vater hat mir früh schon beigebracht, wie man in allen Lebenslagen lautlos, lautlos, lautlos lacht. Wenn wir auf dieser krummen Erde heute etwas Lächerliches scheint, wenn wir auf dieser krummen Erde etwas im Halse sitzt und weint, ich weine nicht, ich lache nicht, nein, mein Blues, mein Blues, mein Blues tut. Was ich mache, das hat Hand und das hat Fuß. Zwar ich denke, was ich mache, das hat Hand und das hat Fuß. Nur meine Seele hat mein Bruder, Blues.